kenne dich nun schon einige Jahre. Ich liebe deine blauen Augen und dein blondes Haar. Ich weiß, dass du immer fest zu mir stehst und nicht wie ein Fähnlein im Wind dich täglich drehst. Wir sprachen so oft über das Vaterland, über die Zukunft unserer Kinder, hielt's mir immer fest die Hand. Du gibst mir Kraft, du gibst mir Halt, auf dass unser Tag kommen wird, schon bald. Du bist eine Frau mit Idealen, die auf Werte lebt, die nicht oberflächlich ist und nicht nur Ruhm und Geld erstrebt. Heimattreu bis tief ins Mark, so stehst du zu mir Tag für Tag. Gibst alles, was man geben kann, unsere Zeit kommt dir. Ein Leben in Lethargie und mit der schweigenden Masse zu schwimmen, gab's für uns noch nie. Wir nahmen nicht einfach alles so hin, wie es nun mal ist. Steht zu euren Idealen, nur damit ihr es wisst. Du bist eine Frau mit Idealen, die auf Werte lebt, die nicht oberflächlich ist und nicht nur Ruhm und Geld erstrebt. Heimattreu bis tief ins Mark, so stehst du zu mir Tag für Tag. Gibst alles, was man geben kann, unsere Zeit kommt irgendwann. Eine Frau mit Idealen, die auf Werte lebt, die nicht oberflächlich ist und nicht nur Ruhm und Geld erstrebt. Heimattreu bis tief ins Mark,